ARD. Herzlich willkommen zur dritten Folge der Originalkrimiserie Dickie Dick Dickens mit dem Titel Gar lustig ist das Räuberleben. Schön, dass Sie dabei sind. Dickie Dick Dickens war gleich zur Erstausstrahlung 1957 ein Riesenerfolg. Jede Woche klebten die Hörerinnen und Hörer vor dem Radio und das Hörspiel wurde zum sogenannten Straßenfeger. Auch bei uns zu Hause drehte sich fast alles um Dickie Dick Dickens. Wir spielten Karten wie bei Dickie, sprachen wie seine Verlobte Effie Marconi im Stil von Marilyn Monroe und grunzten wie der Gangsterboss Jim Cooper, was ich ständig genüsslich versuchte. Hören Sie nun mehr über das sensationelle Leben von Dickie Dick Dickens. Gute Unterhaltung. Wir erzählen Ihnen die Geschichte des gefährlichsten Verbrechers, über den die Annalen der amerikanischen Bundespolizei zu berichten wissen. Des Mannes, der wie kein anderer je vor oder nach ihm seinen Beruf von der Pike auf erlernt hat. Des Mannes, der sich in strebsamer, unermüdlicher Kleinarbeit vom Taschendieb zum unterweltbeherrschenden Gangsterboss emporgearbeitet hat. Dickie Dick Dickens. Ein Autodidakt, gewiss. Doch welch glanzvolle Karriere. Das Bostoner Institut für Vergleichende Kriminalistik stellt in einer ausführlichen wissenschaftlichen Untersuchung fest, dass Dickie Dick Dickens, hätte ihn ein Zufall in die politische Laufbahn verschlagen, vermutlich aufsehenerregendere und größere Taten als Cäsar, Nero, Napoleon, Washington und Stalin vollbracht hätte. Doch Dickie hatte in selbstentäußernder Größe seine ganze Schaffenskraft dem Verbrechen verschrieben. Selbst als ihm im Jahre 1931 der Posten eines Senators angeboten wurde, widerstand er der Versuchung und blieb seiner Berufung treu. Zu dem Zeitpunkt, an dem unsere Geschichte spielt, hatte er seine große Karriere noch vor sich. Wir schreiben das Jahr 1924. Amerikas Alkoholschmuggler waren im letzten Jahr Großverdiener geworden. Doch Charleston erlebte seine Blütezeit. Doch Dickie stand noch auf der Schattenseite unserer Welt. Mühsam musste er seinen Lebensunterhalt als kleiner Taschendieb zusammenkratzen. Er verdiente selten mehr als $1,000 in der Woche. Den Charleston konnte er übrigens gar nicht leiden, wie er überhaupt der modernen Musik nicht sehr zugetan war. Er liebte mehr den Wiener Walzer, den er auch in seiner spärlichen Freizeit auf einem kleinen Klavier mit hurtiger Fertigkeit zu spielen wusste. Schön, Dick. Sehr schön. Ja, das geht ins Ohr, was? Wenn ich was zu sagen hätte, müsste jeder Taschendieb Klavier spielen lernen. Das trainiert die Finger. Vielleicht hast du ja mal was zu sagen. Ach, Effi, ich bin glücklich mit dem, was ich habe. Ich will nicht hoch hinaus, täglich ein paar gute Diebstähle, mehr nicht. Sonst komme ich am Ende noch mit dem Gesetz in Konflikt. Apropos, es ist schon 3 Uhr. Willst du nicht an die Arbeit gehen? Aber Effi, heute ist doch Sonntag. Ach so, ja. Das hatte ich ganz vergessen. Mhm. Die anderen nehmen es nicht so genau mit den Feiertagen. Wer sind die anderen? Och, niemand, ich meine... Wer sind die anderen, Effi? Ein paar Leute, die ich kennengelernt habe. Spiel doch wieder Klavier, Dick. Was für Leute? Ja, was für Leute schon. Freunde von Grit Matthews. Du weißt doch, meine Kollegin aus dem Trocadero. Sie tanzt jetzt als erste von links, du Flügeltänzerin, sehr tüchtig. Moment, Effi. Wenn ich mich richtig erinnere, ist deine Kollegin mit den Jungs von Jim Coopers Bande befreundet. Ja, sicher, aber du solltest sie mal tanzen sehen. Jetzt fress ich aber ein Elefantenrüsselgarnier. Du verkehrst also bei Jim Cooper. Jim Cooper war der Anführer der damals mächtigsten Verbrecherorganisation von Chicago, mit dem Dickie nicht gerade auf freundschaftlichem Fuße stand. Jim Cooper hatte ihn sogar schon einmal bei der Polizei verpfiffen, was nach dem internationalen, noch heute gültigen Ehrenkodex der Unterwelt als sehr unfein gilt. Dickies Empörung war also mehr als verständlich. Ich hab dich immer für sowas wie eine Dame gehalten, Effi. Dass du mal mit anderen Männern ausgehst, na schön, damit Kann man sich abfinden. Wenn ich den Burschen zufällig treffe, knall ich ihn eine Handvoll Blei in den Bauch. Dick! Na ja, gut, gut, damit hat sich's dann auch. Ich bin ja nicht nachtragend. Aber Effi, mit Jim Cooper verkehrt man nicht, wenn man mit einem Dickens befreundet ist, verstehst du? Eine Dame tut das nicht. Aber Dicky, es war doch gar nicht so. Du warst unterwegs arbeiten. Ich hatte nichts zu tun. Ich langweilte mich zu Tod, Dick. Ich wusste ja nicht, wann du wiederkommst. Und ob überhaupt. Was wieder einmal ein kritisches Licht auf die sozialpolitisch so labile Situation der Gangsterbräute wirft. So. Ja, und Grid Matthews, meine Kollegin, die erste von links, weißt du? Ja, ich weiß, hat noch Karriere vor sich. Ja, die hat mich eingeladen. Jim Cooper gab eine Party. Erst wollte ich ja nicht, aber da bin ich doch mitgegangen, weil ich dachte, ich könnte was für dich herauskundschaften. Komm, Mädchen, denk dir ein anderes Märchen aus. Glaubst du mir nicht? Keine Silbe. Aber es ist doch so, wirklich, Dick. Mir liegt nichts an den Leuten. Wenn du willst, gehe ich nie wieder hin. Ich gehöre doch zu dir, Dick, und ich... Ja, warte mal. Du gehörst zu mir, meinst du? Aber ja. Ich gebe dir eine Chance, Effi. Ja. Wird ja merken, ob du versuchst, mich übers Ohr zu hauen. Aber... Und dann nimm dich in Acht. Dann ist aus mit Essen und Trinken und schönen Sprüchen machen und atmen und so. Aus und vorbei. Ja, ja. Aber bitte, vielleicht bist du ein braves Mädchen und tust, was du sollst. Nun sag schon, Dick. Soll ich Jim Cooper erledigen? Untersteh dich. Ich möchte, dass du öfter zu Jim Cooper gehst. Ach. Ja, von mir aus jeden Tag. Ich möchte, dass du dich mit seinen Leuten anfreundest. Ja, und? Dann wirst du mir erzählen, was du dort gehört hast. Und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, lasse ich den ganzen Laden in die Luft gehen. So, nun wollen wir in Ruhe den Sonntag genießen. Diese Episode, so unbedeutend sie auch scheinen mag, lässt den Charakter des Mannes Dicky Dick Dickens doch in einem recht typischen Licht erstrahlen. Zwischen Walzertakten fasst er beinahe spielerisch einen Entschluss, der, wie sich herausstellen wird, von schwerwiegendster Bedeutung sein soll. Ähnliche Begebenheiten weiß man übrigens von dem Österreicher Metternich zu berichten. Doch zurück zu Dicky Dick Dickens. Dick Dickens hatte die Begabung seiner Freundin Effi Marconi richtig eingeschätzt. Es vergingen keine 10 Tage und Effi hatte Zugang zu den exklusivsten Kreisen um Jim Cooper. Doch schon am 13. Tag geschah eine Panne. Einer von Jim Coopers Leuten hatte für Effi Feuer gefangen. Willy Harper, ein Autodieb von erheblicher Tüchtigkeit. Er bestand darauf, Effi nach Hause zu begleiten. Aber, wer wird denn so zimperlich sein? Ist doch nichts dabei. Ich fahre dich nach Hause. Na bitte, Effi, hier steht mein Wagen, ganz neu. Erst vorgestern gestohlen. Sehr schön. Wenn du willst, schenke ich ihn dir. Du brauchst keine Angst zu haben, mit Papier natürlich, alles in Ordnung. Ich mache keine halben Sachen. Na nun, ich steig schon ein. Danke, Willi. Bist ein netter Kerl. Aber die Leute, die mich begleiten, die suche ich mir lieber selber aus. Wiedersehen. Wie willst du denn nach Hause kommen? Ich finde schon meinen Weg. Ach, vielleicht mit der Straßenbahn, was? Oh, da werden die Leute aber Augen machen. So eine feine Dame mit dem echten Smaragdarmband in der Straßenbahn. Na sowas. Willst du etwa bestohlen werden von irgendeinem Taschendieb? Taschendiebe sind sehr ehrbare Menschen. Ja, aus der Entfernung. Also nun komm, Mädchen, zier dich nicht, steig ein. Einer Dame gegenüber wende ich so ungern Gewalt an, verstehst du? Es half ihr nichts. Sie musste einsteigen. Eine verteufelte Situation. Wenn Willy Harper merkte, dass sie mit Dicky Dick Dickens zusammenlebte, war die Hölle los. Jim Cooper würde erfahren, dass sie eine Spionin war. Und was dann kam, konnte sie sich an 5 Fingern abzählen. Jim Cooper pflegte Spione und Spitzel durch Halsabschneiden zu bestrafen. Ein Brauch, der übrigens in den modernen Verbrecherorganisationen kaum mehr üblich ist. Aus hygienischen Gründen bedient man sich heute in solchen Fällen normalerweise des Revolvers. Das Endresultat ist allerdings meistens das gleiche. So wusste Effi, dass sie ihrem Tode entgegenfuhr. Ihre Stunden waren gezählt. Ihre Lebensuhr tickte nur mehr langsam. Wo ist es denn nun, Schatz? Sind wir bald da? Die nächste Straße rechts, das 3. Haus. Okay. So, Endstation, alles aussteigen. Was hast du denn, Effi? Ist dir nicht wohl? Du zitterst ja. Nichts. Etwas Kopfschmerzen. Ja, stimmt doch etwas nicht. Du, sag mal, Mädchen. Verdammt nochmal! Ist das nicht das Haus von Digi Dick Dickens? Mhm. Oh, Wenn Sie freundlichst nichts dagegen haben, mein Herr. So. Das war das Ende von Willy Harper. Man fand ihn 2 Tage später auf dem Trockenboden der Wäscherei Express. Oh, warum schreien Sie denn so? Ich erschrecke mich noch mal zu Tode, wenn Sie zur Tür reinkommen. Lustige Nachrichten, Herr Kommissar. Da scheint wieder mal ein kleiner Bandenkrieg ausgebrochen zu sein. Wir haben den Mann aus der Wäscherei identifiziert. So? Es war Willy Harper. Hier habe ich sein Strafregister. Ellenlang. Autodiebstahl. Es ist ein wahres Wunder, dass in Chicago überhaupt noch ein Auto fährt, das er nicht geklaut hat. Willy Harper also. Hm? War er organisiert? Ja, seit 6 Jahren. Jim Coopers Bande. So? Ja. Das ist aber verdammt komisch. Um Jim Cooper war es in letzter Zeit sehr still. Ja, eben, den ganzen letzten Monat keine einzige Schießerei. Tja, als ob Jim Cooper daran gelegen wäre, mit den anderen Banden Frieden zu halten. Ja, und trotzdem wird einer von seinen Leuten umgelegt. Also, Kommissar, wenn Sie mich fragen, das ist ein böses Zeichen. Hm? Ja, so fangen die Bandenkriege immer an. Erst einer und dann kommt der Nächste na, und dann na, immer... Na, Sergeant, nun malen Sie mal nicht den Teufel an die Wand. Ja? Es kann ja auch ein ganz normaler Mord sein. Wir müssen nicht gleich mit einem neuen Bandenkrieg rechnen. Naja, wenn's bloß Willy Harper wäre. Aber das andere... Was? Wovon sprechen Sie? Ach so, das wissen Sie noch gar nicht. Nee. Naja, heute Nacht hat man wieder einen gefunden. Was? Ja, auf dem Reparaturgelände der städtischen Verkehrsbetriebe. Lag in einem ausgedienten Straßenbahnwaggon. Hm. Mickey Borilla. Er gehörte auch zu Jim Coopers Bande. Auch Mickey Borilla hatte versucht, Effie Marconi nach Hause zu begleiten. Man kann nicht gerade sagen, dass es um Mickey Borilla sehr schade war. Er hatte selber 3 Morde auf dem Gewissen. Etwas anders verhielt sich die Sachlage bei Aldo Scheckwitz, einem jungen, unbescholtenen Geldfälscher, der sich 5 Tage später in Effie verliebte. Auch er begleitete sie nach Hause. Armer Aldo. Nach 4 Wochen war Jim Coopers Bande bereits um 5 Leute dezimiert. Auf die Dauer konnte das natürlich nicht verborgen bleiben. Ist Effie Marconi hier? Ja, warum denn? Jim Cooper möchte ich sprechen. Was? Oh. Nur aber ran, Effie. Ja, ich komme. Guten Abend, Mr. Cooper. Mr. Cooper, sagt's. Mr. Cooper, sag ruhig Jim zu mir. War in meinem ganzen Leben kein Mister. Ja, Jim. Na komm her, Kleiner. Setz dich. Und trink. Gerne. Ein Maraschino, wenn Sie haben. Maraschino. Ich hab alles. Na, Effie Marconi, wie fällt's da bei uns? Danke. Sind die Jungs auch nett zu dir? Sehr. Ja? Na dann Prost. Prost, Mister... Prost, Jim. Also, schon besser. Sag mal, Kindchen, du warst doch früher mit diesem Dicke Dick Dickens befreundet. Dicke Dick Dickens? Wie kommst du darauf? Ja oder nein? Ja, schon. Warum? Ja, mach mir ein bisschen Sorge um dich. Harry hat mir da ein drolliges Ding erzählt. Waren ein paar von meinen Jungs, haben dich nett gefunden. Sind mit dir nach Hause gegangen. Wurden nicht mehr gesehen. Na? Ja, das ist mir auch aufgefallen. So? Ja, wirklich. Ist dir auch aufgefallen? Bestimmt, Jim. Aber ich... Na und? Was kann man dagegen tun? Woher soll ich das wissen? Ja, woher sollst du das wissen? Hm. Prost! Prost! Hast du Krach gehabt mit diesem Dick Dickens? Ja, bevor wir uns getrennt haben. Ah, bevor ihr euch getrennt habt. Mhm. Gib dein Glas rüber. Bitte? Ist es möglich, dass er noch eifersüchtig ist? Wer? Wer schon? Ja. Dick Dickens natürlich. Wieso? Eifersüchtig auf die Leute, die dich nach Hause begleiten. Tja, Möglich. Warum nicht? Hm. So eifersüchtig, dass er die Leute abserviert? Nein. Nein, das kann ich mir nicht denken. Aber ich? Wenn du mal in mein Alter kommst, lernst du die Welt kennen, Kindchen. Lass dir sagen, die Welt ist schlecht. Die Welt ist sogar sehr schlecht. Ja. Mhm. Also ich bin bestimmt nicht kleinlich. Muss ja mit Verlustgeschäften rechnen. Aber 5 Männer in einem Monat ist ein bisschen happig. Kommst du mit diesem Dickens noch manchmal zusammen? Mit Dickens? Nein. Nein? Nein. Hast dein Glück. Würde sonst für deinen Seelenfrieden fürchten. Lebt nämlich nicht mehr lange. Ist fällig. Übermorgen. Prost. Prost. Aber das könnt ihr doch nicht machen. Können noch viel mehr. Harry! Harry wird dich in deine Pension bringen. Meine Pension? Ja, ich habe für dich ein Zimmer gemietet, zur Sicherheit. Bei Mami Taba Dutch, zuverlässige Frau. Dort wohnst du so lange, bis der Fall Dickens abgeschlossen ist. Ja. Ja! Ja! Wo steckst du denn so lange, Harry? Ach, Chef, es ist zum Kotzen. Was denn? Ich komme mit den Leuten nicht aus, Chef. 5 Mann Verlust in 4 Wochen. Ja. Na Mensch, wo soll ich denn da einen Nachwuchs herkriegen? Ja, das findet sich alles. Ja, das findet sich. Hast du mal auf deinen Terminkalender geguckt? Ja. Für morgen Nacht ist ein Bankeinbruch geplant. Großaktion, und mir fehlen die Leute. Ja. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Ich brauche nur einen, der Schmiere steht. So. Na ja, Chef, sonst weiß ich nicht, wie ich ja, das Ding... Ja, wie wär's mit unserer Kleinen hier? Ich? Schmiere stehen? Na ja, wer sonst? Na, jetzt sag bloß, du hast das noch nie in deinem Leben getan. Hm? Doch, schon. Also erledigt, Harry. Du bringst Effi jetzt zu Mami Taba Dutch. Jawohl, Chef. Auf dem Weg kannst du alle Einzelheiten mit ihr besprechen. Na ja, du, aber gern arbeite ich nicht mit Frauen. Was? Aber wenn's durchaus sein muss. Also. Bye-bye, Chef. Wer ist denn da? Sind Sie Mr. Dickens? Ja, und? Lassen Sie mich rein, schnell! Ich komme von Effie Marconi! Wer sind Sie? Machen Sie die Tür zu! Man darf mich hier nicht sehen! Sie kennen mich nicht, Mr. Dickens. Ich bin Mami Taba Dutch. Ich habe eine kleine Pension, möblierte Zimmer und so. Effie Marconi wohnt jetzt bei mir. Ja, ist sie denn verrückt geworden? Na, das glaube ich nicht. Wissen Sie, Jim Cooper hat sie bei mir einquartiert. Zwangsweise einquartiert, falls Ihnen das was sagt. Ach. Sie darf das Haus nicht verlassen. Sie haben jemand zur Bewachung dagelassen. Mhm. Aber ich habe das nicht mit ansehen können, das arme Kind. Da muss man doch helfen, wenn einem noch ein Herz in der Brust schlägt. Naja, und Effie hat angedeutet, dass Ihnen eine Nachricht von ihr sicher 100 Dollar wert wäre. Mhm. Und nicht, dass es mir auf das Geld ankäme. Ich will tot umfallen, wenn ich jemals wegen Geld... Ja. Bleiben Sie lieber auf den Beinen. Na, ich schwöre Ihnen, ich habe mit keinem Gedanken an das Geld. Ja, hier haben Sie Ihre 100 Dollar. Ach, danke bestens. Aber es war wirklich nicht nötig. Und hier habe ich noch einen zweiten Schein. Den können Sie sich verdienen, falls Ihnen noch irgendwelche Nachrichten von Effie einfallen. Na ja, Sie sollen vorsichtig sein, sagt Effie. Jim Cooper führt was im Schilde, der gemeine Kerl der. Er will Sie umbringen lassen, übermorgen. Übermorgen? Ja, morgen passt's wohl nicht. Morgen haben die Leute was anderes vor. Ein Bankraub, so viel ich gehört habe. Auf die Farmers Bank in der Waterloo Street. Und Effie muss Schmiere stehen. Die Farmers Bank? Mhm. Das ist doch mein Bezirk. Da haben Jim Coopers Leute nichts zu suchen. Na, die haben Sie wohl nicht mehr auf der Rechnung. Übermorgen sind Sie ja schon alle. Deswegen meint Effie, Sie sollen so schnell wie möglich stiften gehen. Na, vielleicht haben Sie ja Glück und können Jim Cooper entwischen. Und Effie? Na was, die bleibt eben bei Jim Cooper. Dort hat sie ja nichts auszustehen. Ja, jetzt muss ich mich aber beeilen. Und sagen Sie niemand, dass ich hier gewesen bin. Sonst kommt Effie in Teufels Küche. Ja, Wiedersehen, Mami Taba Dutch. Und schönen Dank auch. Ich vergesse Sie. Sie hatten da vorhin noch was gesagt. Also, ich meine nicht, dass ich etwa auf die zweiten 100 Dollar aus wäre, die Sie mir versprochen haben. Na, beileibe nicht. Ich wollte Ihnen ja nur eine Freude machen, nicht? So war ich hier vor Ihnen stehe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie was für Geld getan. Ja, spar dir die Puste, hier hast du deinen Schein und nur verduftet. Herzlichen Dank, besten ja, Dank. Ja. Vielen hier Dank. Hier ist die Tür. Schönen Gruß an Effie. Ja, wiedersehen, Mr. Dickens. Mhm. Na, warte, Jim Cooper. Die Suppe werde ich dir versalzen. Mal Ruhe hier. Jungs. Oh ja, hier ist der Plan. Na, dann kommt mal rum, damit ihr alle was seht. Seht genau zu, das ist die Bank. Ja. Hier ist der Haupteingang und hier der Nebeneingang. Der Nachtwächter kommt pünktlich 0.35 Uhr zur zweiten Runde. Er geht erst zum Nebeneingang und dort erwarten ihn Gary und Jack. In Ordnung. Du, aber keine Schießerei, Jack. Nee. Ja, kein Aufsehen. Ihr gebt ihm bloß eins auf die Gedächtnishalle, fesselt, knebelt ihn, nehmt ihm die Schlüssel ab, schließt die Tür auf. Und dafür habt ihr 3 Minuten. 3 Minuten. 0.38 Uhr kommt Conny, erledigt die Hauptsicherung und die Alarmanlage. Conny, hast du dich schon in der Bank umgesehen? Ah, alles in bester Butter, Harry. Ich weiß Bescheid. Gut, du hast 5 Minuten. 5 Minuten. 0.43 Uhr betretet ihr durch eine zweite Tür den Schalterraum. Vorsicht mit den Taschenlampen, die Fenster sind nicht verdunkelt. Okay, pünktlich 0.44 Uhr erscheinen Frank und Jefferson mit dem Schneidbrenner. Okay. Ihr kommt dann durch den Nebeneingang und dann links durch den Gang runter. Eine kriminelle Großaktion bedarf eingehender Vorbereitung und strengster fachmännischer Planung. Nur der erfahrene Experte kennt all die Gefahren, kennt die verhängnisvollen Zufälle, die schon so manchen strebsamen Banditen um die Früchte seines Fleißes und hinter Schloss und Riegel gebracht haben. Um diesen Gefahren zu begegnen, pflegen geübte Verbrecher vor jeder Aktion eine ausführliche Lagebesprechung abzuhalten. Und es dauert oft Stunden, bis diese Besprechungen zu ihrem Ende kommen. Und dafür gebe ich euch genau 4 Minuten. Hast du das notiert, Jefferson? Klar, Mensch. Gut, pünktlich 1.07 Uhr kommt Mark mit dem Lieferwagen. 1.07 Uhr. Ja, du kommst vom Norden die Waterloo-Street entlang. Du passierst Wachtposten Nummer 5, das ist Effi Marconi. Oh. Wenn irgendetwas faul ist, dann gib dir Effi ein Zeichen, dann hältst du an. Okay. Sonst fährst du durch bis zum Nebeneingang der Bank und wartest dort mit laufendem Motor. 1.08 Uhr kommen Jefferson und Frank mit der Beute. 1.08 Uhr. Ihr werft sie auf den Lieferwagen, der Lieferwagen rauscht ab zum Hauptquartier. Verstanden. Frank und Jefferson tragen den Nachtwächter in den Schalterraum und schließen die Tür hinter ihm zu und dafür habt ihr 3 Minuten Zeit. 1.11 Uhr holt euch Charles mit dem Wagen ab. So, das war alles. Besten Dank, meine Herren. Die Nacht bricht herein und präzise wie das Uhrwerk eines feinmechanischen Instrumentes rollt der Plan ab. 0.35 Uhr wird der Nachtwächter überwältigt. 0.42 Uhr ist die Alarmanlage außer Betrieb gesetzt. 0.43 Uhr betreten Gary und Jack den Schalterraum. 0.44 Uhr stehen Frank und Jefferson mit dem Schneidbrenner vor dem Tresor. Währenddessen stehen zahlreiche unsichtbare Mitarbeiter auf ihren nächtlichen Posten und helfen auf ihre Weise, das große Unternehmen zum Erfolg zu führen. Das motorisierte Rollkommando, das 2 Straßenzüge weiter alarmbereit steht, 8 alte erfahrene Haudegen unter Führung von Slim Casarotti, dem mittlerweile schon zur legendären Gestalt gewordenen Maschinenpistolenkiller. Gegenüber dem Eingang der Bank in einer Fernsprechzelle steht Harry und telefoniert mit Jim Cooper, der vom Hauptquartier aus die Aktion leitet. Hallo, Chef? Ja? Ich bin's, Harry. Ja, was gibt's? Alles in Ordnung, Jim. Der Plan rollt ab wie am Schnürchen. Frank und Jefferson bearbeiten gerade den Tresor. Okay, Harry. Bleib am Apparat, ich ruf die wieder an. Ist gut. Und draußen, rings um das Gelände der Bank verteilt, stehen die einsamen Wachtposten. Auch Schmieren genannt. Und durchbohren das Dunkel der Nacht mit hellwachen Augen. Unter ihnen Effi Marconi. Die Nacht ist kalt. Effi hat sich keinen warmen Mantel angezogen. Sie friert. Einsam ist es. Einsam und kalt. Effis erster Einsatz bei Jim Cooper. Sie ist nervös. Einsam und nervös. Sie hat auf einmal Angst. Kein Mensch weit und breit. Oder doch? Ist dort jemand? Hallo? Wer ist... Du? So, du kannst losgehen. Mach mir mal den Brenner an. Moment. Verdammt. Was ist denn? Kein Benzin mehr. Hast du kein Feuerzeug? Nein. Meins geht nicht. Ich bin doch nicht Raucher. Hab nichts da. Ach, Flucht. Was machen wir denn jetzt? Ach, hab mir's doch gedacht, dass da was schief geht. Ist ja auch mein 13. Dressur in diesem Jahr. Was soll ich machen? Rauslaufen zu Willi. Ja, bist du wahnsinnig? Wir haben sowieso schon 35 Sekunden Verspätung. Lass mich mal. Da! Mensch, wie hast du das gemacht? Eine Kleinigkeit. Man sollte keine Stümper mitnehmen. Bringt nicht mal ein Feuerzeug zum Brennen und will Dressurknacker werden. Such dir du einen anderen Beruf. Ist besser, kannst mir glauben. Aber ich hab doch auch... Ruhe jetzt. Ich muss mich konzentrieren. Es ist jetzt 0.55 Uhr. Frank und Jefferson arbeiten an der Tresortür. Harry gibt seinem Chef einen zweiten telefonischen Zwischenbescheid. Auf die Minute genau, 1.03 Uhr, haben Frank und Jefferson den Tresor geschafft. Sie geben Harry das vereinbarte Zeichen, räumen den Tresorraum aus und verpacken den Inhalt in zwei Holzkisten. Dafür haben sie genau 4 Minuten Zeit. Sie müssen sich beeilen. 1.07 Uhr. Chef, jetzt ist es soweit. 1.07 Uhr. Ah, der Lieferwagen? Nee, das ist noch nicht zu sehen. Verdammt. Ach du, da ist er schon. Er passiert jetzt Wachposten Nummer 5. Effi Marconi? Ja. Nanu, was ist denn jetzt wieder los? Wieso denn? Der Wagen bleibt stehen. Was? Effi Marconi muss ihn angehalten haben. Ja, warum denn zum Kuckuck? Ich hab keine Ahnung. Teufel auch, ich hab das Mädchen genau instruiert. Ich hab ihr doch auf die Seele gebunden, dass sie den Wagen vorbeifahren lassen soll, wenn ihr alles in Ordnung ist. Kannst du sehen, was dort passiert? Unterhält sie sich mit dem Fahrer? Ach, Chef, ist doch jetzt 1 Uhr nachts. Es ist viel zu dunkel. Ich kann gerade die Scheinwerfer von dem Wagen sehen. Ach du, jetzt fährt er weiter. Aber das kommt davon, wenn man Weiber an solche Posten heranlässt. 30 Sekunden Verlust. Geh rüber und frag den Fahrer, was los war. Nee, besser nicht, Chef. Wir verlieren nur Zeit. Gut, ruf mich wieder an, wenn er abfährt. Jawohl. Na endlich, da ist der Wagen. Los, Jefferson, Tür auf. So, komm, Frank, pass an. Hier ist die große Kiste. So. In Ordnung. Und jetzt die Goldbarren. Hübsch schwer, was? Okay, Mark. Hau ab. Verdammt nochmal. Was ist denn? Warum kommt denn der nicht? Ach, das ist doch wirklich... Na, endlich, Chef. Chef, jetzt haben wir's. Jefferson und Frank haben den Wagen beladen. Die schließen jetzt noch die Nachtwächter ein. Der Wagen fährt ab, Aktion beendet. Du brauchst jetzt nur noch darauf zu warten, dass der Wagen bei dir ankommt. Und wir sind reiche Leute. Und Jim Cooper wartete. Saß im Hauptquartier und wartete. Wartete die ganze Nacht. Doch der Wagen kam nicht. Er wartete bis zum nächsten Morgen. 9:03 Uhr. Da. Endlich tut sich die Tür auf. Chef! Ja? Kommissar Hillbilly will ich sprechen. Was? Morgen, Jim Cooper. Oh, Herr Kommissar, welche Überraschung. Nehmen Sie bitte Platz. Was zu trinken? Danke. Was führt Sie denn zu mir? Da fragen Sie noch. Die Farmers Bank in der Waterloo Street. 500.000 in bar, 300.000 in Goldbarren. So, so. Ist eine ganze Menge. Das bräuchte man für einen richtigen Lebensabend. Jim Cooper, Sie wissen, dass ich Sie persönlich sehr schätze und ich habe manches Mal ein Auge zugedrückt. Aber das geht zu weit. Ja, wie kommen Sie denn darauf, dass das meine Leute waren? Aber Jim, machen Sie mir doch nichts vor. Ich kenne Ihre Technik. Oh. Für so einen Einbruch kommen nur Sie in Frage. Vorzügliche Generalstabsarbeit. Typisch Jim Cooper. Danke. Sind sehr liebenswürdig. Aber das sind ja nur Vermutungen, Kommissar. No. Wie steht's denn mit den Beweisen? Die bringe ich Ihnen. Hier ist der Haussuchungsbefehl. Mhm. So wie ich Sie kenne, haben Sie mindestens einen der Goldbarren hier versteckt. Und den finde ich. Ja, da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich habe keinen einzigen Goldbarren je gesehen. So? Vertrauen gegen Vertrauen, Kommissar. Die Generalstabsarbeit war kalter Kaffee. Ach. Der Plan hat nicht funktioniert. Reden Sie sich nicht raus, Cooper. Der Nachtwächter hat mir alles genau berichtet. 8:08 ist Ihr Lieferwagen vorgefahren und hat die Beute abgeholt. Stimmt. Aber am Steuer saß keiner mehr von meinen Leuten. Ja. Am Steuer saß Dicky Dick Dickens. Das war das dritte Abenteuer von Dicky Dick Dickens, dem Manne, vor dem bald ganz Chicago zittern sollte. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus von Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, bezeichnet Dickens dieses Erlebnis als einen wesentlichen Wendepunkt in seiner Laufbahn. In dieser Nacht, so schreibt er, wurde mir bewusst, dass man mit dem gleichen Risiko 1 Million wie eine Geldbörse stehlen kann. Man muss bloß wissen, wo man sie findet. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dicky Dick Dickens.